Abschnitt 14 aus Die Frau in Weiß, Band 2 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Miss Halcombs Aussage, Tagebuch, Fortsetzung, Teil 12. Anmerkung: An dieser Stelle fängt das ins Tagebuch Eingetragene an, unleserlich zu werden. Die zwei oder drei noch folgenden Zeilen enthalten bloße Bruchstücke von Wörtern, die durch Kleckse und Federstriche entstellt sind. Die letzten Zeichen auf dem Papiere gleichen den Anfangsbuchstaben L und A von Lady Glides Namen. Auf der nächsten Seite des Tagebuchs findet sich eine andere Schrift. Es ist die Handschrift eines Mannes, groß, entschlossen, fest und regelmäßig. Das Datum ist den 7. Juli. Sie lautet folgendermaßen: Postskriptum eines aufrichtigen Freundes. Die Krankheit unserer vortrefflichen Miss Halcombe hat mir die Gelegenheit zu einem unerwarteten geistigen Genusse verschafft. Ich meine, die Durchsicht dieses interessanten Tagebuchs, welche ich soeben beendet habe. Es sind hier viele hundert Seiten. Ich kann die Hand aufs Herz gelegt gestehen, dass jede Seite mich interessiert, erquickt und entzückt hat. Für einen Mann von meinen Gefühlen ist es unaussprechlich erfreulich, dies sagen zu können. Bewunderungswürdiges Weib, ich meine Miss Halcombe. Erstaunliche Anstrengung, ich meine das Tagebuch. Ja, diese Blätter sind erstaunlich. Der Takt, den ich hier finde, die Umsicht, der seltene Mut, die wunderbare Gedächtniskraft, die genaue Beobachtungsgabe, die bezaubernden Ausbrüche weiblichen Gefühls haben meine Bewunderung für dies göttliche Wesen, für diese superbe Marianne ganz unendlich vermehrt. Die Darstellung meines eigenen Charakters ist über alle Beschreibung meisterhaft. Ich bezeuge von ganzem Herzen die Treue des Porträts. Ich fühle, welch einen lebhaften Eindruck ich gemacht haben muss, um in so kräftigen, glänzenden, pastösen Farben dargestellt zu werden. Ich beklage von Neuem die grausame Notwendigkeit, welche unsere Interessen einander feindlich gegenübergestellt. Wären die Verhältnisse glücklicher gewesen, wie würdig wäre Miss Halcombe meiner gewesen? Die Gefühle, welche mein Herz bewegen, versichern mich, dass die Zeilen, welche ich soeben geschrieben habe, eine hohe Wahrheit ausdrücken. Diese Gefühle erheben mich über bloße persönliche Rücksichten. Ich bezeuge auf die unparteiischste Weise die Vortrefflichkeit der Kriegslist, durch welche dieses unvergleichliche Weib bei der heimlichen Unterredung zwischen Percival und mir zugegen war, wie auch die wunderbare Genauigkeit ihres Berichtes über die ganze Unterhaltung von Anfang bis zu Ende derselben. Diese Gefühle haben mich bewogen, dem unzugänglichen Arzte, der sie behandelt, meine umfassende Kenntnis der Chemie und meine glänzenden Erfahrungen in den noch weit feineren Hilfsquellen, welche die medizinische und magnetische Wissenschaft der Menschheit zu Gebote stellen, anzutragen. Doch hat er es bisher ausgeschlagen, sich meines Beistandes zu bedienen. Elender Mann! Endlich diktieren jene Gefühle die Zeilen, dankbare, teilnehmende, väterliche Zeilen. Ich schließe das Buch. Mein strengstes Rechtlichkeitsgefühl legt es vermittels der Hände meiner Gattin wieder an seinen Platz auf den Tisch der Schreiberin. Die Ereignisse treiben mich fort. Die Verhältnisse leiten mich zu ernsten Ausgängen. Umfassende Perspektiven des Erfolgs öffnen sich vor meinen Blicken. Ich erfülle mein Geschick mit einer Ruhe, die mir selbst fürchterlich erscheint. Nichts als der Tribut meiner Bewunderung ist mein eigen. Ich lege ihn mit huldigender Zärtlichkeit zu Miss Halcombes Füßen nieder. Ich bete für ihre Genesung. Ich bezeige ihr mein innigstes Bedauern über das unvermeidliche Misslingen jenes Planes, den sie für das Wohl ihrer Schwester gemacht hat. Zugleich aber bitte ich Sie, mir zu glauben, dass die Kenntnis, welche ich Ihrem Tagebuch entnommen, in keiner Weise zu diesem Misslingen beitragen wird. Dieselbe bestärkt mich ganz einfach in dem Plane, den ich mir zuvor gebildet hatte. Ich habe es diesen Blättern zu danken, dass sie die feinsten Empfindungen meiner Natur erweckt haben. Weiter nichts. Einem Wesen, das gleicher Empfindungen fähig ist, wird diese einfache Aussage alles erklären und alles bei ihm entschuldigen. Miss Halcombe ist ein Wesen, das gleicher Empfindungen fähig ist. In dieser Überzeugung zeichne ich mich Fosco. Ende von Abschnitt 14, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 1. Februar 2024. Ende von Die Frau in Weiß, Band 2 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott.